bin anders, so anders. Ich bin anders, ich bin anders, ich bin anders, ich bin anders, als du denkst. Ich bin anders, als du denkst. Als du denkst!